1. König Salomo benötigt Drazen Jar, M. Seinen eigenen Palast zu errichten und somit sein Gesamtes Wohnbord fertig zu stellen. 2. Baut das sogenannte Libanon Walled House, das 100 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch war, es ruht auf via Rehen von Zedensohlen, auf denen Zedenbocken lagen. 3. Oberhalb der von den Sohlen getragenen Gemache, die Funfundwesigen der Saal wären und Jewels Funfsen in einer Rehe anjordnet wären, war das Gebord mit Zedenholz bedeckt. 4. Das Borkenwerk war in drei Rehen anjordnet, und es gab Dremel gegen überliegend Lichtofnungen. 5. Alturen und Lichtofnungen waren viereckig und aus Balken gefertigt, wobei die Turen ebenfalls Dremel einander gegen überlagen. 6. Des Weiteren errichtete die Sohlenhall, die 50 Ellen lang und 30 Ellen breit war, und darver befand sich ein weitere Halle mit Sohlen und einem Zugang. 7. Bortort die Thronhall, die als Gerichtshall diente, wo erect sprach, dies war vom Fassboden bis zu den Deckenbocken mit Zedenholz verkleidet. 8. Sein Igenes Wohnhaus, das sich im anderen Hof, innerhalb der Halle, befand, war auf Anlisch Weiser Gebort, Zudem errichtete für die Tochter des Pharao, die Salomo geheiratet hat, ein Haus, das dieser Halle glich. 9. All dies Gebord werden aus kostbaren Steinen errichtet, die präzis zuschnitten und sowohl innen als auch außen gesart waren, von den Fundamenten bis zu den Kragsteinen und vom Inneren bis zum großen Vorhof. 10. Als Fundament dienten kostbar, Großstein, darunter solche von Zen und Acht Ellen Lange. 11. Darüber werden ebenfalls kostbar, Maskerek behauen Stein und Zedenholz verwendet. 12. Der Groß Vorhof war ringsum mit drei Largen Quadersteinen und einer Lage Zedenbocken vers hen, anlich dem Inneren Vorhof des Tempels Jahwehs und dem Vorhof der Sohlenhall des Palasts. 13. König Salomo in St. Botan, M. Hiram aus Tyrus zu holen. 14. Hiram war der Sohn einer Witwe vom Stamm Naphtali, sein Vater war Jedoch ein Tyrier und Erzmeid, a Bisas Grosses Handwerkliches Geschick, Verstand und Einsicht, ML Arten von Bronzeobjekten Herzestellen, Weshalb zu König Salomo kam und samtlich Arbeiten für in Ausfurt. 15. Goswey Bronzesohlen für die Vorhall des Tempels, Jed Sol war Aktien Ellen Hock. Hat einen Umfang von Swulf Ellen und war via Finger Dick, Innen Hall, wobei dies weiter soll identisch gefertigt word. 16. Zudem fertigt zwei gegossen Bronzenorf, die auf die Sohlen gesetzt werden Sultan, Jeddenorf war Funfellen Hock. 17. Stelte auch zwei Gitter aus Fletchtwerker, die y kettenartig Schnur Ossehen und Dazu Dienten, die Norf auf den Sohlen zu bedecken, Jewels ein Gitter für Jeddenorf. 18. Des Weiteren fertigt zweihundert bronzen Granitapel, die in zwei Rehen auf Jedsgitter kamen und rings im Jeden Norf anjordnet waren. 19. Die Norf auf den Sohlen in der Vorhall waren lilienformig gestaltet und via Ellen Hock. 20. Auf den bei den Sohlen befanden sich weitere Norf oberhalb der Ausborching, die sich seitlich zum Gitter hin erstreckt. 21. Stelte die Sohlen in der Vorhall des Tempels auf, Director Sol Nantia Jackin und die Linksol Bors. 22. Die Oberen Enden der Sohlen waren mit Lilien Motiven versiert, womit die Arbeiten den Sohlen abgeschlossen war. 23. A Goss Orch das sogenannte Meer aus Bronze, das einen Dirchmesser von Zen Ellen, ein Hoch von Fünf Ellen und einen Umfang von 30 Ellen hat und ringsum rund war. 24. Unterhalb des Rands waren ringsum in zwei Rehen Zen Ellen lange Colloquinten angebracht, die bereits beim Gust des Meers mitgeformt werden. 25. Diocese Becken Root auf Zwulf Rinden, von denen Jewels Dree nach Norden, Westen, Süden und Osten blickten, wobei ihr Hinterteil nach innen gerichtet waren. 26. Die Wonstark des Beckens Betrag ein Handbreit, und sein Rand war wider Rand eins Beschers oder einer Lilienblut geformt, es fast Zweitausend Bath. 27. Des Weiteren fertigt Zen Bronzen Gestell, von denen Jeds via Ellen Lang, via Ellen Brighton Dree Ellen Hock war. 28. Die Gestell waren so construiert, das sie Leisen besassen, die Zwischen den Sprossen angebracht waren. 29. Auf den Leisen zwischen den Sprossen soe auf den Sprossen selbst waren Lohen, Rinder und Karub abgebildet, und oberhalb soe unterhalb der Lohen und Rinder befanden sich Blumenschwind. 30. Jetzt gestell bisas via bronzine Räder und Achsen, und seinen via Ecken waren Schulterstück angebracht, die unterhalb des Beckens angegossen waren und gegenüberliegend gewind auf Wiesen. 31. Die Öffnung des Gestells befand sich innerhalb des Aufsatzes, der ein L hoch war, dies rund Öffnung hat einen Durchmesser von anderthalb Ellen und war ebenfalls mit Bildwerk versiert, waren die Leisen viereckig und nicht rund waren. 32. Die via Räder waren unterhalb der Leisen angebracht, und ihr Halter waren fest mit dem Gestell verbunden, Jeds Rad hat ein Hohe von anderthalb Ellen. 33. Die Räder waren y Wagenräder gefertigt, wo bei ihr Halter, Felgen, Spiken und Neben laus einem Guss bestanden. 34. Und den via Ecken Jeds Gestells befanden sich via Schulterstück, die aus einem Guss mit dem Gestell gefertigt waren. 35. Oben auf dem Gestell befand sich ein Art Runder Aufsatz, ein Halbel Hock. Der das Becken stutzte, sein Halter und Leisen waren ebenfalls aus einem Guss mit dem Gestell gefertigt. 36. Auf den Flächen waren Karub, Lohen und Palmen eingegraben, Seville, Weider Platz Zulius, und ringsum befanden sich Blumenschwind. 37. Auf dies Weise stellte er diesen Gestell her, die laus demselben Guss, mit denselben Massen und derselben Form gefertigt waren. 38. Anschließend fertigte sein bronzine Becken, von denen Jeds Wiesig Bathfast und einen Durchmesser von via Ellen hat, auf jedem der sein Gestell befand sich ein Becken. 39. A platziert fünf der Gestell auf der Südlichen und fünf auf der Nordlichen Seite des Tempels, das groß Bronzbecken, das Meer, stellte auf der Südseite des Tempels, Ostlich ausgerichtet, gegenüber dem Süden, auf. 40. Hiram stellte die Topfer, Schaufeln und Sprengschalen her und wollen die damit erarbeiten, die für König Salomo im Tempel Jahwehs ausgeführt hat. 41. Dazu gehorten die zwei Säulen, die bei den Kugelformigen noch auf den Säulen und die bei den Gitter, die dazu dienten, dies noch zu bedecken. 42. Ferner fertigte die 400 Granatapel für die bei den Gitter, wo bei zwei Rehen Granatapel auf Jeds Gitter kamen. 43. Des Weiteren umfasst sein Arbeit diesen Gestell und diesen Becken, die auf diesen Gestellen platziert werden. 44. Auch das Groß Bronzbecken, das Meer und dies Wolfrinder, die Estrugen, werden von ihm gefertigt. 45. Soe die Topfer, Schaufeln und Sprengschalen, all dies Gerät, die Hiram für König Salomo im Tempel Jahwehs hergestellt hat, bestanden aus polierter Bronze. 46. Der König ließ dies Gegenstand in der Jordan Ebony, zwischen Sukkot und Zerithen, in Formen aus Tenur Jessen. 47. Salomo versichtet darauf, die zahlreichen Gerät zu wiegen, da die Mensch des Verwendeten Erzes so immens war, dass gewicht nicht ermittelt word. 48. Salomo ließ al weiteren Gerät für den Tempel Jahwehs anfertigen, den goldenen Altar und den goldenen Tisch für die Schubrot. 49. Ebenso die Luchte aus feinem Gold, fünf auf der rechten und fünf auf der linken Seite vor dem Allerheiligsten, soe die goldenen Bluten, Lampen und Lichtscheren. 50. Des Weiteren die Becken, Messer, Sprengschalen, Schüsseln und Fannen aus feinem Gold, sogar die Angeln der Flügeltüren, die zum innersten Raum, dem Allerheiligsten, Furten, und die Angeln der Flügeltüren des Tempels zum Hauptraum waren aus Gold. 51. Nachdem al-Arbeiten, die König Salomo für den Tempel Jahwehs in Auftrag gegeben hat, abgeschlossen waren, brachte die Weihgeschenk seines Vaters David, namlich Silber, Gold und Weitere Gerät, in die Schatzkammern des Tempels Jahwehs.